Die Sonne scheint, Kollege der Boss. Die Rolex-Rad, der Maybach glänzt. Ich chill im Nobelsbar, erhol mich da, wo ich keine Showgigs hab und keine Fans. Ich froh bin, dass mich keiner kennt. Spür die Sonne im Gesicht und weiß genau, dass heute ist Tonys Tag wie Iron Man. Rauch Kohiba mit meiner Gang, ne Lady im Arm. Die Seebrise warm, das Klima mediterran. Ein heißer Sommertag am Strand. Ray-Ban auf, ich geh nach nem Sonnenbad entspannt. Die Promenade lang, treff vom Bootstrip ein paar Chicks. Lad sie zum Ausflug ein und auf mein Bootstrip ein paar Chicks. Ich trink Cocktails mit Melone, steh in Doppelbizeps-Pose an Deck der Yacht, wo ich eins der Model-Chicks wegstoße, dass sie wie Fans bei Konzert-Gigs kreischend hinterherblickt, während grad mein Segelschiff ins Meer sticht wie ein Schwertfisch. Meine Yacht ist so groß, such ich einmal am keinen Platz für das Boot, gibt's keinen Platz für das Boot. Mir ging's nie um Cash, heute bin ich King, doch Red war für mich ein Spiel und ich wollte es gewinnen. Wini, Vidi, Vici, check mal, Siegerlächeln, check mal, Siegerlächeln, check mal, Siegerlächeln. Ich lieg in der Karibik im Schatten, währenddessen führt die Deutschrap-Szene reales Debatten. Wenig wie die Wiki, check mal, Siegerlächeln, check mal, Siegerlächeln, check mal, Siegerlächeln. Ich hatte nix, jetzt kann ich wie ein Tennisprofi leben. Regelbusiness vom Pool aus mit paar Telefongesprächen. Geh dann shoppen mit meinem Girl in den Fendi-Modeläden. So weit weg von zu Haus betritt kein Fendi-Modeläden. Die Sonne knallt wie Kalaschnikow-Shots. Wir haben nices Wetter wie im Deus Maximus-Shop. Du hast einen Praktikumsjob und da wird schon Kaffee gekocht. Fantastisch, Props. Ich häng derweil ein bisschen ab mit The Rock und Kevin Hart. Dreh zwei Facebook-Videos, kassiere 30k an einem Tag. Witze, Mom, flieg damit nach Hawaii, hab Spaß. Geld war nie allein meine Triebfeder, sondern Freiheit, die einem Geld verleiht, wie ein Kreditgeber. Führ du dein Berliner Gangster-Life, ich chill im Strandcafé, notier paar Dates in meinen Terminkalenderseiten, lasse Riesenteller reinbringen, auf denen ich so manchen Heiligen sehe, wie in Kirchenfensterscheiben. Mir ging's nie um Cash, heute bin ich King, doch Rap war für mich ein Spiel und ich wollte es gewinnen. Wini, Vidi, Vici, check mal, Siegerlächeln, check mal, Siegerlächeln, check mal, Siegerlächeln. Ich lieg in der Karibik im Schatten, währenddessen führt die Deutschrap-Szene reales Debatten. Wenig wie die Wiki, check mal, Siegerlächeln, check mal, Siegerlächeln, check mal, Siegerlächeln. Back in Germany, alle wollen Autogramme, doch ich habe leider gerade keine. Für die Bitches, ich muss Scheine zählen, ich seh die Rapper und frage mich, wer ihr Witzfiguren denn nur alle. Keine Ahnung, ist im Endeffekt egal. Ich flieg nach Dubai mit Sayed, aber die Arabs nennen ihn alle. Sitz im Cabrio, ne Bitch singt im Radio. Und ich frag mich, was das heißen soll. Musik ist mein Selbstmord, kein Plan, was die Scheiße soll. Egal, ich schlender weiter über diesen Beat, über den Falk und Steiger sagen würden: Ja, der Boss ist technisch krass, aber warum nimmt er denn Anfang seiner Karriere immer diese trashigen Kirmes-Beats? Ich hoffe, dass ihr beiden Opas mir ver... Sonst mach ich Selbstmord und sing dabei wie die Bitch hier. Haha, yeah. 2016, Kollege der Boss, Imperator. Check mein Siegerlächeln, check's aus, check das Siegerlächeln ab. Es strahlt wie der Mond, der sich auf der Meeresoberfläche reflektiert. Wunderschön.